Nach einer Meldung der südkoreanischen Internetzeitung Tatoshibo berief am 14. April in der Nähe der US-amerikanischen Botschaft in Seoul die außerordentliche Aktion der Jugend und Studenten gegen die Saatstationierung eine Pressekonferenz ein und veröffentlichte eine Erklärung gegen Saat und für Frieden. Auch andere Jugend- und Studentenorganisationen, darunter Vereinigung der südkoreanischen Studenten des 21. Jahrhunderts, warfen am 13. April den USA vor, in den koreanischen Gewässern den Angriffsverband um den atomgetriebenen Flugzeugträger Kalbinson einzusetzen und die militärische Spannung zu verschärfen. Den Meldungen aus Seoul zufolge gab am 11. April die außerordentliche Bürgeraktion gegen die Saatstationierung eine Erklärung ab, in der die Stationierung des amerikanischen Raketenabwehrsystems Saat als sinnlos angeprangert wurde.